Kundgabe 4520. Empfangen durch Bertha Dudder am 22.12.1948. Untrügliches Zeichen des geistigen Tiefstandes. Ablehnen des göttlichen Wortes. Dies besagt genug, dass ihr, meine Diener auf Erden, wenig Anklang findet, so ihr den Menschen mein Wort bringet als Gabe eures Herrn. Ihr, die ihr geistig geweckt seid, die ihr euch mir verbindet in Gedanken und durch Liebeswirken, ihr wisset und glaubet es, dass ich selbst zu euch spreche. Ihr bietet also mein Wort dar als Gottes Wort. Und also müsstet ihr auch erkennen, wie weit die Menschen von mir entfernt sind, dass nur sehr wenige mich selbst als Urheber des Wortes gelten lassen, dass die Menschen es also nicht glauben, dass ich mich ihnen gegenüber direkt äußere und somit auch nicht die Lehren annehmen. Sie erkennen nicht die Stimme des Vaters und Schöpfers von Ewigkeit. Dies ist ein untrügliches Zeichen des geistigen Tiefstandes der Menschen. Das, was ihr, meine Vertreter auf Erden, ihnen vermittelt, wird abgelehnt. Und was dagegen ihnen geboten wird von denen, die sich meine Vertreter nennen, obschon sie nicht von mir berufen sind, wird als reine Wahrheit akzeptiert und mit einem Eifer vertreten, den sie aber an Irrtum und Lüge verschwenden. Wer um die reine Wahrheit weiß, der weiß auch um die geistige Dunkelheit derer, die mein Wort ablehnen, und ob sie auch noch so eifrige Diener sich dünken. Sie haben mich noch nicht erkannt und wollen von mir zeugen. Sie wollen meine Herde leiten und kennen selbst den rechten Weg nicht. Sie wollen lehren und sind selbst unwissend und dabei überheblichen Geistes, dass sie sich nicht belehren lassen, selbst wenn ich selbst im Wort ihnen gegenübertrete. Wenn sie also mein Wort nicht erkennen, erkennen sie auch nicht mich selbst. Und es geht daraus hervor, dass die Zeit des Endes gekommen ist, weil die Menschheit durch nichts mehr zu mir zurückgeführt werden kann, so sie meinem, direkt aus der Höhe gesprochenen Wort, nicht Beachtung schenkt. Es gibt kein Mittel, durch das ich mich ihnen kundtun kann, als dass ich selbst durch euren Mund zu den Menschen spreche und die meinen, das heißt, die mir zustreben in freiem Willen, die ihre Gedanken oft zu mir erheben, werden auch meine Stimme erkennen. Und sie werden wissen, wer von den Mitmenschen zu den meinen gehört. Denn dies sind die Kinder meines Gegners, die mein Wort und somit mich selbst ablehnen, wenngleich sie sich meine Diener nennen. Denn die von mir erwählten Diener erkennen mich und mein Wort und sind so nach mir eng verbunden, während die anderen sich immer mehr entfernen von mir, so sie nicht annehmen, was ich ihnen als besondere Gnadengabe sende. Amen.